Erster danach gingen Mose und Aaron zum Pharao. Sie sagten, Gott befiehlt, lass mein Volk gehen. Sie sollen mir in der Wüste ein Fest feiern. Zweiter der Pharao antwortete, wer ist Gott? Ich muss ihm nicht gehorchen. Ich lasse Israel nicht gehen. Ich kenne Gott nicht. Dritter sie sagten, der Gott der Hebräer hat uns getroffen. Lass uns 3 Tage in die Wüste gehen. Wir wollen unserem Gott Opfer bringen. Sonst schickt er uns Krankheit oder Krieg. Vierter der König von Ägypten sagte, Mose und Aaron, warum stört ihr die Arbeit? Geht zurück zu eurer Arbeit. Fünfter der Pharao sagte, es gibt schon genug Leute im Land. Ihr wollt, dass sie ihre Arbeit lassen? Sechster am selben Tag gab der Pharao einen Befehl. Er sprach zu den Aufsehern über das Volk. Siebter ihr sollt dem Volk kein Stroh mehr geben. Sie brauchen Stroh für die Ziegel. Sie sollen selbst Stroh suchen gehen. Achter sie müssen aber die gleiche Menge Ziegel machen. Lasst nichts nach. Sie sind faul. Darum wollen sie gehen und Gott Opfer bringen. Neunter macht die Arbeit für die Leute schwerer. Sie sollen viel zu tun haben. Dann denken sie nicht an andere Dinge. Zehnter die Aufseher gingen zum Volk. Sie sagten, der Pharao hat befohlen. Ich gebe euch kein Stroh mehr. Elfter ihr müsst selbst gehen und Stroh suchen. Zwölfter die Aufseher waren streng zu ihnen. Sie befahlen, ihr müsst jeden Tag die volle Arbeit machen. So wie früher, als ihr Stroh bekommen habt. 13. Die Aufseher der Israeliten bekamen Schläge. Der Pharao hatte sie eingesetzt. Man fragte sie, warum habt ihr nicht genug Ziegel gemacht? Ihr habt in den letzten Tagen nicht alles geliefert. 14. Die Aufseher der Israeliten gingen zum Pharao. Sie beschwerten sich. Sie sagten, Herr, warum behandelst du uns so schlecht? 15. Wir bekommen kein Stroh mehr. Aber wir müssen Ziegel machen. Jetzt werden wir auch noch geschlagen. Du tust deinem Volk Unrecht. 16. Er antwortete, ihr seid faul, sehr faul. Darum sagt ihr, wir wollen gehen und Gott Opfer bringen. 17. Geht sofort an eure Arbeit. Ihr bekommt kein Stroh. Aber ihr müsst alle Ziegel liefern. 18. Die Aufseher der Israeliten waren in einer schlechten Lage. Sie mussten sagen, ihr müsst jeden Tag alle Ziegel machen. Es gibt keine Erleichterung. 19. Als sie vom Pharao weggingen, trafen sie Mose und Aaron. Mose und Aaron warteten auf sie. 20. Sie sagten zu Mose und Aaron, Gott soll euch bestrafen. Ihr habt uns beim Pharao in große Schwierigkeiten gebracht. Ihr habt ihm das Schwert gegeben, um uns zu töten. 21. Mose sprach wieder zu Gott. Er sagte, Herr, warum lässt du dieses Unglück geschehen? Warum hast du mich geschickt? 22. Ich bin zum Pharao gegangen. Ich habe in deinem Namen gesprochen. Aber er behandelt das Volk jetzt noch schlechter. Du hast dein Volk nicht gerettet. 23. Kein Text für diesen Vers.